Welche Pussy hat den Takt? Ey Mark, welche Pussy hat den Takt? We'll be right back.

bin so ein Typ, ich liebe Musik. Ich höre auch eigentlich den ganzen Tag Musik. Dann auch die ganze Pop-Scheiße, die im Radio läuft. Du machst irgendwie das Radio an und denkst eine halbe Stunde lang, da läuft irgendwie dasselbe Lied, weil sich irgendwie alles gleich anhört. Null Wiedererkennungswert, alles 0815 gleich aufgebaut. Ganz ehrlich, Freunde, so typische Mainstream-Musik hasse ich. Niemand entscheidet sich im Kindesalter freiwillig für Drogen oder Prostitution. We'll be right back. Vollacke. We'll be right back. Beste Grüße hier. Zerhackt den Takt. Aber ich könnte ja auch, wenn du für mich was kochst, könnte ich auch entblasen. Was geht? Was geht? Was geht mit euch? Was geht? Was geht mit euch? Was geht? Was geht mit euch? Was geht? Was geht mit euch? Was geht? Was geht mit euch? Was geht? Was geht mit euch? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht mit euch? Wir geben Gas. Viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen.